Wann sollen wir das Vaterunser beten? Das Vaterunser sollen wir jeden Tag beten, weil wir jeden Tag die Hilfe Gottes brauchen. Ist auch sehr bezeichnend, habe ich gefunden. Also, vor etlichen Jahren, als das alte Brevier zurückgegangen bin, wie oft das Vaterunser gebetet wird, und im neuen 62er Brevier heißt es, das neue, sowieso vergessen, das in den 70er Jahren, das reformierte Brevier von 1960, 62, zum größten Teil ist Vaterunser zum Beispiel auch gestrichen, auch das Glaubensbekenntnis am Anfang vom Breviergebet. Und dann jedes Mal, wenn noch die Prezes dazu sind, der Laudes oder in der Prim, Vesper, komplett, so selten genug der Fall ist, aber an den einfacheren Tagen, und wenn nicht, am nächsten Tag dann wieder Duplexfest ist und so weiter, wenn noch diese extra Gebete dazu gebetet. Also sehr, sehr reduziert worden selbst das Gebet des Vaterunser, was also schon bezeichnend ist für den Geist von diesen Kürzungen der angeblichen Reformen. Wie der Heilige Pius X. als Brevier reformiert, das Missale nur andeutungsweise und in kleinen Dingen, das Brevier schon, aber ist nicht gekürzt im Wesentlichen. Neu geordnetes Psalterium, damit die Psalmen alle gebetet werden, die ganze Woche über, so wie es der Heilige Benedikt schon sagt, anderthalb Jahrtausende fast vorher. Aber nicht, ist nicht darauf ausgewiesen, alles kürzer zu machen, überhaupt nicht. Auch wenn effektiv zum Beispiel Matutin und Laudes vielleicht kürzer geworden sind. Aber das war nicht das Ziel und die Absicht, aber 1960, 1955, 56 oder 1960 schon. Und es waren alle recht froh drüber, wenn man die Berichte aus der Zeit liest. Jedenfalls, Vaterunser soll man gerne beten, weil wir auch jeden Tag die Hilfe Gottes brauchen.